Dropkick Drama 146, da sind wir wieder. Hallo Thomas. Und du, Armbanduhr, was ist denn die Quersumme der Zahl 146? Oh, das müsste ich einmal ausrechnen. Ne, das iPad hat leider keinen Rechner, das kann ich jetzt leider nicht lösen. Das kannst du ja wohl auch ohne Rechner lösen. Ne, jetzt gerade bin ich ja nicht fähig zu. Wie berechnet man denn aus solchen drei Zahlen die Quersumme? Im Taschenrechner, den ich jetzt gerade leider nicht habe. Nein. Art ist. Was würdest du jetzt in den Taschenrechner eingeben, wenn du einen hättest? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, wofür brauchst du dann einen Taschenrechner, wenn du nicht weißt, was du da eintippst? Ja, das finde ich dann schon noch. Da ist dann bestimmt so ein schönes Symbol, wo man da direkt sagt, ach, das ist hier Dreisumme oder irgendwie sowas Tolles. Was ist denn die Quersumme? Nicht die Dreisumme, die Quersumme. Das wollen wir auch nicht wissen. Was hast du denn für eine Note in Mathematik? 1 plus mit Sternchen. Wer hat eigentlich den Wettbewerb um deine Schulnote gewonnen? Ja, das ist gut, dass du darauf ansprichst. Und zwar werde ich den Gewinner heute ins Kommentarfeld schreiben, in die Info dieser Folge. Und derjenige darf sich dann gerne via E-Mail bei mir melden mit seiner Adresse, damit ich die habe, und dann wird das dahin geschickt. Und die Quersumme von 146, man rechnet 1... Die sollte er dann gerne dazu schreiben, ja. Ja, da krieg ich gerade noch einen Du. Ja, sag mal. Mir macht das ein bisschen Sorgen, dass du nicht weißt, was eine Quersumme ist. Das lernt man doch eigentlich in der dritten Klasse. Also, das ist nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja, was ist denn jetzt die Quersumme von 146? 11. Ja. Ja. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass gestern die Bundesliga-Saison angefangen hat. Oder genau, was auch immer das jetzt wieder damit zu tun hat. Nee, das werden wir bestimmt nicht, denn wir haben diese Woche einiges zu tun. Wir haben ja noch ein bisschen was nachzuholen, zumindest Raw-mäßig. Wollte ich doch gerne... wollte ich doch gerne nochmal auf die letzte Woche zurückgucken, da wir das letzte Woche ja nicht besprochen haben. Haben wir des Urlaubs nicht gearbeitet, da habe ich nichts mit zu tun. So, es ist ein wenig schwierig. Danach werden wir noch das große Quersummenspiel spielen. Nee, ich glaube, da verzichte ich drauf. So, Raw von letzter Woche... Raw von letzter Woche, wir müssen einmal drüber nachdenken, was da eigentlich passiert ist. Wir haben ja eigentlich noch gar keine... Haben wir irgendeine Raw nach Money in the Bank schon besprochen? Ja, ich glaube die erste. Ja. Auf jeden Fall das Turnier. Die erste Sendung, wo CM Punk nicht dabei war. Ja, genau. Das Finale des Turniers steht direkt in der zweiten Raw nach Money in the Bank hier an. Da gibt es dann ja The Miz gegen Rey Mysterio, wo Rey Mysterio den Titel gewinnt und in einem späteren, übrigens in einem guten Match, im späteren Segment von Triple H, dem neuen COO. Der COO? Ja. Chief Operating Officer. Ja. Das kriege ich auch noch zusammen. In einem späteren Segment sagt er dann, dass Ray und Cena sich wohl geeinigt hätten, dass es das Titelmatch zwischen den beiden heute geben müsste. Cena wurde ja so ein bisschen dieses Rematch genommen gegen CM Punk, was er jetzt eigentlich verdient hätte. Dementsprechend gibt es heute auch noch ein zweites Titelmatch. Das ist dann der Main Event später. Zuvor, Triple H holt noch Jim Ross ans Kommentatorenpult zurück. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Frage ist nur... Ja, leider darf Michael Cole auch weiter kommentieren. Ja, das finde ich jetzt gar nicht so leider. Der wurde auf jeden Fall erstmal von seinem Pflicht da an dem Abend entsprochen, denn der hatte noch ein Match. In Triple H Klamotte durfte er gegen Zack Ryder kämpfen. Und das war ein Match von einer halben Minute. Ja, das war ein schlechtes Match. Ja. Das war auch nicht anders. Mike Cole ist halt kein Wrestler und das sollte halt irgendwie komisch sein, dass er da mit Triple H Musik und Outfit zum Ring kommen, war aber irgendwie nicht richtig komisch. Ich würde das jetzt nicht als schlechtes Match bezeichnen. Ich meine, es war eine halbe Minute, die mich jetzt nicht gelangweilt hat. Bei einer halben Minute vom guten Match zu sprechen, da überhaupt von einem Match zu besprechen, was man bewerten sollte, ist auch wieder eine andere Sache. Ja, das sag ich ja. Es war kein gutes Match. Man könnte auch sagen, es war vielleicht gar kein Match, aber es war auf jeden Fall kein gutes Match. Ich würde dem jedenfalls nicht 5 Sterne geben. Nein, ich würde das gar nicht bewerten, aber ich würde auch nicht sagen, es war ein schlechtes Match, denn es hat mich ja durchaus unterhalten. Aber ich gebe nicht jedem Match, was mich unterhält, 5 Sterne, weil wenn ich mich jetzt eine halbe Minute hinsetze und an einen Film reingucke, kann ich davon ausgehen, dass er mich unterhält, würde dem Film aber nicht unbedingt direkt sagen, 5 Sterne, super. Das ist ein blöder Vergleich. Aber egal. Aber egal. Ja, was gibt es noch? Ja, ich wollte noch zwei, drei Sachen erwähnen, die mir jetzt gerade noch so einfallen, weil ich die vorhin nämlich mal so ein bisschen geguckt hatte. Dann kam noch R-Truth dazu. Der hatte noch ein bisschen was zu sagen und Triple H hat ihn so ein bisschen mit seinem. Ja, wie kann man das ausdrücken? Gibt es seinen speziellen Namen zu? Zu dieser Krankheit? Dass Arschuf gerne mit diesen imaginären Leuten rechts und links von sich spricht. Der Gag war gut, ich fand's nicht so schlimm. Ich fand's gut. Ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, wenn man da so ein paar Gimmicks wieder ein bisschen aufbaut. Auch dieses, ich weiß nicht, ich finde es gut. Also mir gefällt's. Ich finde das Arschluf, also schade, weil leicht also für mich durchgeknallter. ist Arthus hätte das Potenzial gehabt, tatsächlich auch mal im Main Event mal hin und wieder mitzuspielen. Und so ein Gimmick, das ist aber kein Main Event Gimmick. Das ist sowas. Nee, also Main Event Da ist. ist das. Das kann jemand in der Mittelcard irgendwie so haben, aber nicht im Main Event. Nee, R-Truth ist für mich ehrlich gesagt auch keine Main Event. Das war er noch nie, auch nicht, als er super aufgebaut wurde. Hat er für mich schon Denn das das kann, Potenzial? gut, als er super aufgebaut wurde schon, aber das kann man einfach nicht vor jedem Match machen. Nee, R-Truth ist für mich gute Mid-Card und dementsprechend finde ich das Gimmick auch sehr, sehr gut. Und Triple H hat dann noch John Morrison wieder hochgeholt und Das war auch da gab es albern. dann noch ein bisschen Gebrawle. Also das war albern, weil er hat gesagt, er hätte irgendwie jemanden, der früher in der WWE war, wieder unter Vertrag, neu unter Vertrag genommen. Und John Morrison war ja nun wegen Verletzung ausgeschieden, da war ja nicht ein Vertrag ausgelaufen. Deshalb fand ich die Formulierung mit dem Resign fand ich ein bisschen albern. Ja, ich weiß nicht, Und wie man es in der WWE handhabt, ob der wirklich außer Vertrag stand. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ist richtig, man hat ihn in der nächsten Woche aber ja auch nicht gesehen, also ich denke, er wird jetzt trotzdem nicht viel machen. Ist das so? Ich weiß das schon gar nicht mehr genau. Zweimal, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wir gucken das nachher nochmal nach. Ja, klar. Ist richtig, der Draft dauert leider allerdings noch ein bisschen. Nee, da würde ich mal gar nicht von ausgehen. Sehr guter Gegner von Randy Orton, vor allem auch mit diesem leicht, also es sind dann ja zwei Irre, die aufeinandertreffen. Randy Orton hört als Stimme im Kopf und R-Truth spricht mit Leuten rechts und links von sich. Also das passt ja eigentlich perfekt zusammen. Das ist doch. Gott. Ja, das war auch toll. Das war Backlash 2006. Das wäre gut. Nee, auf jeden Fall dieses Match mit Gott, das war sehr, sehr gut. Das war. Das wäre fantastisch. Das wurde Das können, sie, das, können sie, das können sie aber leider nicht beim Pay-Per-View bringen, da würden sich zu viel ausreden. Ja, das können sie mal irgendwie woanders. Main Event. Die können mal für eine WWE, für eine Weekly können die mal ein Match zwischen zwei Imaginären zeigen. Nee, das ist Survivor Series Main Event. So, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung gewesen, als dieses Scott-Match war. Das war Backlash 2006, die TV, die habe ich gerade in der Hand. Da gab es auch einen sehr guten Main Event mit John Cena, Triple H und Edge um den Titel. AWD, Shelton Benjamin, Ric Flair, Umaga, Mickey James, Trish Stratus. Das ist eine gute Veranstaltung gewesen. Ach, da gab's das Money in the Bank vs. Intercontinental Championship Match. Sieger bekommt alles zwischen AWD und Shelton Benjamin. Das war eine gute Veranstaltung. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur an den Einmarsch von Gott. Ja, mit dem Spot auf nichts gerichtet. Und dann gab's von Shawn Michaels diese... Wo Vince McMahon dann noch gesagt hat, get jiggy. Ich glaube, das Match, das war No Holds Barred, wenn ich mich richtig erinnere. Es steht zwar nicht auf der DVD, aber ich meine das. Und da gab es, glaube ich, diese Crossbody von Shawn Michaels am Entrance-Stage da so runter. Gegen, ich glaube, Vince McMahon. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht, könnte aber sein. War cool. Ja, ich glaube, das No Holds Barred, das wurde erst am Match direkt angekündigt, ja. Ja, gute Veranstaltung. Wo wir übrigens gerade dabei sind, bevor ich das wieder vergesse, wir hatten ja das Match der Woche. Vor einigen Wochen bzw. Monat hatten wir das ja mal regelmäßig hier im Programm. Ja, und dann wollten wir noch December to December Review. Nee, das eigentlich nicht. Ich dachte mir so, wir bringen das mal zurück, wir machen das mal etwas ausführlicher. Nee, ausführlicher geht gar nicht. Wir können das ja mal auf in zwei Wochen ansetzen. Wie wär's denn mal, wenn wir uns für die nächste oder übernächste Ausgabe, je nachdem wie du das schaffst, ansetzen, mal WrestleMania 1 zu reviewen? Natürlich nicht so ausführlich, aber WrestleMania 1. Wenn wir was da machen, WrestleMania 1, was ist das, die ganze Veranstaltung? Nee, natürlich nicht so ausführlich. Nee, aber dann musst du die ja nochmal trotzdem ganz gucken. Korrekt. Nee, das schaff ich nicht. Na, okay. Also im Moment deshalb nicht, weil es ist ja jetzt morgen. Schrecklicher Pay-Per-View. Am nächsten Wochenende ist sowohl UFC on Versus am Sonntag als auch SummerSlam am Sonntag. Das heißt, die nächsten Wie ist das denn von den Zeiten eigentlich? Ist das zeitlich überlappt sich das wahrscheinlich, ne? Bitte? Das geht zeitlich übereinander wahrscheinlich, ne? Ja, das UFC on Versus werde ich wohl aufnehmen müssen. Und na gut, SummerSlam gucke ich auch nicht live. Das ist mir, ich muss am nächsten Tag dann arbeiten. Das kann ich ja nicht, dass ich da um 3 oder 4 Uhr morgens da Fernsehen gucke. Ja. Von daher werde ich beide sowieso mit Zeitverzug gucken. Nee, weil UFC macht zurzeit viel zu viel. Deshalb wird das, also die ganze WrestleMania angucken, noch zusätzlich zu den Weeklies, das werde ich nicht schaffen. Du kannst ja natürlich die WrestleMania 1 angucken. Ich habe die natürlich noch, weil ich die damals ja auf Sky, das lief damals ja noch im frei empfangbaren Fernsehen, als Sky noch nicht der Pay-Per-View-Channel war, habe ja die WrestleMania 1 da sogar gesehen und hab die hinterher dann auch nochmal gesehen. Also an einiges kann ich mich wahrscheinlich auch so noch erinnern. Du kannst das auch gucken und dann musst du den Review machen und ich kann dann nur kommentieren. Okay, dann setz mir das doch einfach mal für die nächste Woche fest. Ja, das kann man machen. Also bis WrestleMania 4 kriege ich das ganz gut hin, danach wird's eng, da müsste ich dann nochmal gucken. Okay, so, dann setzen wir uns jetzt mal das Ziel, WrestleMania so hier so durch zu reviewen. Wie das klappt. So, was wollte ich noch sagen? Hast du die gestrige UFC denn? Da werden wir natürlich besonders ausführlich über die Bratsche zu sprechen haben. Ich habe keine Ahnung, wovon du da jetzt redest, aber... Das wirst du dann, wenn du WrestleMania 1 geguckt hast, wirst du das wissen. Und das werden wir natürlich sehr ausführlich Move für Move besprechen, was die Aufgabe und Rolle von Liberace da war. Okay, ich bin gespannt. Hast du die gestrige UFC denn schon gesehen? Jawohl. Okay, nicht spoilern, ich möchte mir die auch noch angucken, früher oder später. Ich kann nur sagen, ob es gut oder schlecht war, könnte ich dir sagen. Also die Prelims waren ziemlich schlecht. Würde ich dir nicht empfehlen, dir die anzugucken, die da auf Spike vorher liefen. Ja, die gucke ich mir mit an. Ich glaube, die sind sowieso schon mit aufgenommen. Die Hauptveranstaltung hat mir gut gefallen, war jetzt nicht sehr gut, aber war gut, war eigentlich durchweg... recht interessante und gute Kämpfe, jetzt kein Kampf des Jahres oder so. Bin ich in der richtigen Annahme, dass die nächste UFC schon in knapp zwei Wochen kommt? Ja, ne? Das ist ja diese On-Versus, aber die nächste danach, die kommt auch recht früh, ne? Nee, das ist falsch. Die nächste UFC-Veranstaltung, das das ist die UFC on Versus, die ist schon nächste Woche Sonntag. Das ist aber im freien Empfang beim Fernsehen in den USA auf Versus. Da sind aber Kämpfe, zumindest zwei Kämpfe drauf, die fast interessanter sind als das, was auf diesem Pay-Per-View jetzt war. Und danach, ich glaube, ist es tatsächlich, lass mich mal überlegen, ist das sogar am selben, nee, ist nicht am selben Tag wie SummerSlam. Dann das Wochenende danach, das müsste dann 21 so oder sowas um den Dreh rum sein oder 20. Ja. Da ist dann UFC Rio. Da ist die UFC zum ersten Mal seit ganz, ganz, ganz, ganz vielen Jahren wieder tatsächlich in Rio de Janeiro in Brasilien. Und das könnte von der Stimmung da in der Halle hochinteressant werden. Die haben natürlich auch drei Brasilianer, unter anderem den Anderson Silva, der ja seit etlichen Jahren da den Titel auch hat. Einige interessante Brasilianer halt auf der Karte, und da wird man mal sehen, wie dann die Stimmung ist. Ich weiß noch nicht, was die für ein Stadion haben, ob die eine große Halle oder ein Stadion haben, wie viele Leute da kommen. Und die hat auch scheinbar gar keine Nummer. Die heißt wohl nicht irgendwie UFC 134, sondern einfach UFC Rio, halt wie die Stadt, wo es stattfindet. Ja, das ist ja wirklich eine ganze Menge, ne? Ja. Aber die Brasilien-Geschichte könnte interessant werden. Ja, ich denke, ich werde das auch alles mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall heute Hardcore Justice werde ich versuchsweise live gucken. Ich weiß nicht, wie weit ich schaffe, denn es ist ja TNA und es besteht die Chance, dass ich einschlafe. Ehrlich gesagt, ich habe mir diese Woche Impact angeguckt, was ein Fehler war. Ich habe mir die angeguckt. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Fehler war. Ich habe leider nicht mehr geschafft, die von letzter Woche mit dem Vogel zu gucken. Ich habe das nur ganz kurz in der aktuellen da gesehen. Eine der großen Enttäuschungen diese Woche, dass der Killervogel nicht mehr dabei war. Weil das ist natürlich der Höhepunkt der letzten 27 Jahre Impact. Aber nachdem ich so, was ich bisher von der Card weiß, ich weiß nicht mal genau, wer da alles kämpft. Ja, wir kommen da nachher nochmal zu. Wir wollen das ja auch noch tippen, dann werde ich da auch nochmal ein ernstes Wörtchen zu reden. Auf einmal tippen wir Impact oder was? Das machen wir schon immer, Thomas. Naja, immer nicht, aber das machen wir schon die letzten. Das machen wir nicht mehr, und ich dachte, wir machen dieses Jahr nur noch Lockdown und Baum vor Glauben. Nee, also wir tippen die TNA-Paper wie schon seit einigen Monaten. Das könnte dir aufgefallen sein. Aber naja. Ja, wegen so. Lockdown. Nee, auch die anderen. Wir haben ja auch letzte Woche Destination X getippt. Ja, weil Destination X so ein besonderer Paper ist. Ach, hör auf. Und die sieht jetzt, also von der Matchcard sieht das sehr langweilig aus. Aber da kommen wir ja dann noch zu kommen. Du wolltest ja noch was. Ja, ich habe da noch einen schönen Vergleich zu der Matchcard. So, jetzt lass uns mal hier, Raw, ja. Ja, und dann gab es den Main. Dann gab es den Main Event zwischen John Cena und Rey Mysterio. Auch ein sehr, sehr gutes Match. Für mich noch ein bisschen besser als der Opener. Ja, John Cena hat Rey Mysterio besiegt und den Titel gewonnen. Die beiden haben sich vertragen. Cena hat gefeiert und dann wurde die Musik unterbrochen. Und es kam der neue super Soundtrack von CM Punk. Der ist toll. Living Color. Ja, genau. Ich hab das jetzt schon hier auf dem MP3-Player drauf. Das habe ich direkt da mal gekauft. Das gefällt mir sehr gut. Hast du dir ein Album gekauft oder hast du dir den einen Track? Nur den einen Track. Bei Amazon oder bei iTunes? Amazon. Okay. Diese Band Living Color, die war in den 90ern relativ bekannt, und das war ganz interessant. Es ist ja die Rock- und die Rap die war in den 90ern ja noch stärker, als das heute der Fall ist, unterteilt in Hautfarben. Rock ist halt immer mehr so die Musik der weißen Musiker und Rap halt die der schwarzen Musiker. Und das war früher noch strikter getrennt, als das heute ist. Und Living Color war so eine der ersten Bands, also Rockbands, mit halt schwarzen Musikern. Und das war dann relativ ungewöhnlich. Die haben dann in dem amerikanischen Rolling Stone ziemlich gute Kritiken gekriegt, und zumindest das erste Album, glaube ich, hat sich auch sehr, sehr gut verkauft. Aha. Ja, war auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Song. Dann kam auch so ein bisschen eine Welle von Bands, die so in diese Richtung gingen, und ich kann mich erinnern, ich habe damals von einer anderen Band, die auch so in diese Richtung ging, 24/7 Spies, von denen hatte ich damals ein, zwei Platten. Mhm. Ja, ist ein sehr, sehr guter Song. Also ist fantastisch. Sehr, sehr gut ausgewählt. Finde ich auch. Passt auch gut von den Texten. Zum Charakter. Aber ist natürlich blöd, dass CM Punk quasi nach einer Woche schon wieder irgendwie zurück ist. Ne? Er wurde halt resigned. Blöd finde ich das jetzt nicht. Hab mich sehr. Ja, resigned. Es gab ja dann auch noch den Auftritt auf der Comic-Con, der ist dann ja auch noch vor der Raw gewesen. Den habe ich mir in der Zwischenzeit dann auch endlich mal angeguckt. Auch sehr, sehr gut gewesen. Ja, da hätte man noch, das hätte man ein bisschen länger hinziehen müssen. Da hätte es noch, sag ich mal, mindestens einen Monat hätte er wegbleiben müssen und solche Auftritte und dann hätte er irgendwie wiederkommen müssen. Aber das wenn man CM Punk einen Monat nicht auftreten hätte lassen, dann wäre dieses extreme CM Punk Zeug von wegen Publikum und so wäre abgeebbt. Dann wäre das nicht mehr so gewesen. Auf jeden Fall. Wenn er wieder da gewesen wäre, wäre es auf einen Schlag da gewesen. Und so nee, wird sein. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich denke, das wäre dann um einiges weg gewesen. Ja, gewinnt und das war's dann. Nee, also ich bin sehr froh, dass er direkt dann wieder da war. Mich auch keinen Gedanken dran hinterlassen, als dass das irgendwie schlecht wäre oder so. So, auf jeden Fall, dann wird die Musik also gespielt. Für mich hat die Storyline im Prinzip kaputt gemacht. Nee, keinen Fall. Dann wird die Musik gespielt von CM Punk, die neue, und John Cena weiß jetzt mal nicht, was passiert. Dann kommt CM Punk raus und letztlich stehen sich dann beide im Ring gegenüber mit der Musik laufend und beide haben Titel. John Cena hebt seinen Titel in die Höhe. Gemäßigte Reaktion. CM Punk hebt seinen Titel in die Höhe. Laute Reaktion. Das war ja, Top-Moment. Ja, das war fantastisch. Bei den House-Shows danach und in der nächsten Raw auch schon wieder gedreht. Da waren die Reaktionen von John Cena leider dann fast schon wieder lauter. Ja, ist richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das beim SummerSlam aussehen wird. L.A. würde ich mal fast meinen, dass John Cena der sehr, sehr stark bejubelt wird. Andererseits könnten jetzt auch die richtigen CM Punk-Fans sagen, okay, da sind Pay-Per-View, da gehe ich jetzt hin. Denn das ist ja auch der SummerSlam. Und die CM Punk-Fans sind ja auch in der Regel die richtigen Wrestling-Fans. Die schlauen Wrestling-Fans. Um uns hier gerade mal so ein bisschen toll darzustellen. Die aber häufig gar nicht zu den Veranstaltungen gehen, sondern sich irgendwie illegale Streams oder so angucken. Weil das häufig nicht die Fans sind, die so richtig viel Geld haben, um irgendwo weit hinzufahren. Und die Tickets sind ja auch nicht so ganz günstig. Deshalb sieht man ja doch sehr viele eher wohlhabendere Eltern mit Kindern dann im Publikum. Leider. Muss man mal sehen, wie das beim SummerSlam ist. Ich weiß es nicht, wie es in L.A. wird. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Staples Center ist ja immer ganz schön. Naja, das ist auf jeden Fall dann die Raw von der Woche gewesen. Sehr, sehr gute Raw. Und weiter geht's in dieser Woche. Die aktuelle Raw vom 1. August aus dem Conseco Fieldhouse in Indiana. Oh Gott. Das kriege ich jetzt nicht hin. Indianapolis in Indiana. Ja, so schwierig war es gar nicht. Indianapolis. Ja, das ist ganz schwierig immer. So, und CM Punk kommt raus und sagt, ja, the champ is here. Und ja, in der ersten Reihe sitzt so ein Cena-Fan mit so einem Replica-Belt und CM Punk meint, der Titel da, das ist so, der hat so den gleichen Wert wie der Titel von John Cena. Das ist einfach ein gekaufter Titel und er selber hat den Championship-Belt. So, dann kommt Triple H und Triple H ist COO geworden, um das zu tun, was die Fans wollen, und meint, dass Punk überbewertet sei. Punk meint, ja, das ist so ein bisschen wie im Spiegel zu gucken. Und dann kam da, glaube ich, auch die Szene, wo Triple H nochmal, also... Das fand ich ein bisschen komisch vom Promo her, dass hier Triple H ihn erst wieder re-signed und ihn dann gleichzeitig aber als Ja, das hat er ja noch erklärt. Also CM Punk hat ja am Anfang der Promo gesagt, er ist nach all dem, was er gesagt hat und so, zurückgekommen, um die WWE zu verändern. Und Triple H meinte dann letztlich, ja, da gibt's aber ja noch ein bisschen was anderes. Du hast letztlich den Vertrag wieder unterschrieben, weil du, ja, wegen dir selbst, wegen deinem großen Ego, weil du dich gerne selber reden hörst. Und, dann wollte ich gerade noch irgendwas sagen, was ich jetzt gerade vergessen habe. Triple H meinte dann noch. Ich hab's vergessen. Ach ja, nee, doch nicht. Mist, das ist mir total entfallen. Ich wollte jetzt gerade noch auf das von dir eingehen. Was ist das? Ach, das ist gerade ganz... Er hat dann das Match da vom Er hat, glaube ich, angekündigt, er wird noch in dieser Sendung sagen, wie er das Problem, dass es zurzeit zwei Titelträger gibt, auflösen wird. Ja, genau. Dieses Eröffnungssegment war viel zu lang. Also das ging ja 25 Minuten. Da war ja 25 Minuten nur quasi reden. Das war ja, das Eröffnungssegment ging recht so also 20 Minuten und das war fantastisch. Ich finde das sehr schön, wenn Barrow wieder mehr geredet wird. Denn, ja, Matches muss man halt irgendwie aufbauen und, ne? Ja, es war mir aber zu viel. Also, ich fand das Promo vor zwei Wochen von Punk am Ende der Sendung, das war ja auch, das war so 6-7 Minuten, das fand ich vom Timing her viel besser und auf den Punkt. Hier hatte ich den Eindruck, wurde auch vieles rumerzählt, einfach nur um Zeit zu füllen, was aber die Storyline selber nicht weiter nach vorne gebracht hat. Nee, was ich noch sagen wollte, weil du ja gesagt hast, von wegen überbewertet und so. Triple H meinte dann ja, er sei kein Freund von CM Punk, aber er hat das gemacht, genau weshalb er auch Jim Ross zurückgebracht hat. Businessmäßig halt, Fans wollten das und dann hat er das halt gemacht. So, ja, und CM Punk fummelt dann auch ein bisschen an der Krawatte von Triple H rum und meint, dass Triple H sich auch erst mit seiner Frau besprechen müsse und solche Sachen. Also, man wird da schon etwas beleidigender. Macht dann auch noch diese Hunter Hearst Helmsley-Gestik, als sie dann anfangen, über Ego zu sprechen und meint, dass Triple H schon einige gute Leute einfach mal so rausgewedelt hat da wieder. Und selbst als er nur für Shawn Michaels die Koffer hinterhergetragen hat, war er letztlich immer so das große Ego. Ja. Ja. Also es gab ja vor, weiß ich nicht, bei dieser War, wo CM Punk am Ende diese Promo gehalten hat, nee, oder bei dem Raw in der Vorwoche irgendwie so eines dieser Wars gab, da stand ja in einem dieser vier oder fünf Skripte, die da wo die Sendung dann gemacht worden ist, tatsächlich drin, dass am Ende Triple H CM Punk ein Pedigree verpasst. Das haben sie ja dann zum Glück nicht gemacht, aber diese ganzen Sachen jetzt hier deuten doch relativ stark darauf hin, für mich zumindest, sieht das so aus, als wenn CM Punk relativ schnell wieder den Titel an Cena verliert und dann gibt es wahrscheinlich eine Fehde zwischen Cena und Alberto Del Rio und vielleicht zeitgleich dann auch noch irgendwie eine Fehde zwischen CM Punk und Triple H. Ja, ich gehe. Dass CM Punk gegen Triple H, dass das vielleicht bei WrestleMania oder so kommt. Ja, das ist eigentlich genauso das Gleiche, was ich auch sagen wollte. Ich denke, Cena gewinnt leider bei SummerSlam den Titel und weil die WWE auch so also seit so langer Zeit schon gerne Cena und Del Rio beim SummerSlam sehen will, wird dann wohl Del Rio eincashen. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht noch ein bisschen längeres Match zeigt, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dass Del Rio dann als Champion den SummerSlam verlässt und ja, CM Punk und Triple H bietet sich natürlich sehr, sehr stark an. Ich glaube kaum, dass Triple H da irgendwie eine Niederlage einstecken wird und ja, ne? Ich hoffe, dass man dann CM Punk nicht direkt wieder runter macht. Ziemlich schlecht wäre, ne? Weil dann ist CM Punk relativ schnell wieder mit zwei großen Niederlagen so ein bisschen raus aus dem Main Event gefällt. Ja, genau, da muss man gucken, was man macht. Es wäre natürlich auch sehr nett, wenn Triple H sich eingestehen würde, er ist ja sowieso nicht mehr aktiv, so sehr aktiv da im Business drin, auf jeden Fall nicht im Wrestling-Ring selber, dass er da dann auch durchaus mal eine Niederlage einstecken kann. So sehr will ihn das sowieso jetzt nicht stören, eigentlich. Ja, das wäre auch gut. Wenn er jetzt zum Beispiel als COO eine Heel-Rolle übernehmen will, dann wäre das auch nicht weiter tragisch, weil dann könnte er ruhig, könnte er ja als Heel hinterher sagen, das war ja gar keine richtige Niederlage oder ich war verletzt oder so, könnte er ja mit faulen Ausreden kommen. Das ist ja eine typische Heel-Taktik. Ja. Triple H gegen CM Punk wäre aber durchaus ein Match, was ich mir sehr gut für WrestleMania vorstellen könnte. Würde ich mich drauf freuen. Ist schön. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein richtig gutes Match wird. Ja. So, dann gibt es die Number One Contender. Ja, machen wir weiter. Ja, die Number One Contender Divas Battle Royale. Da haben wir alle drauf gewartet. Und da gab es einige Kontroversen, beziehungsweise eine nur. Gail Kim wurde wohl backstage gesagt, sie soll möglichst schnell innerhalb der ersten Minute aus dem Ring. Was macht man also? Man geht einfach extra mal aus dem Ring. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so genau gesehen, weil ich erst danach das gelesen hatte. Aber sie hat sich wohl einfach irgendwie extra aus dem Ring gerollt. Ich habe das auch nicht gesehen. Ich habe das später im Wrestling Observer Podcast gehört. Ich habe nur gesehen, dass Melina auch ganz schnell innerhalb der ersten Minute rausgeworfen wurde und die Kommentatoren über Melina redeten und dann auch sagten, Gail Kim wäre auch schon draußen und die hat sich wohl einfach unterm Ja, dementsprechend gibt es ja einige Entlassungen. Melina wurde entlassen, Gail Kim ist. Ja, wusstest du das noch gar nicht? Nee, wusste ich noch gar nicht. Erzähl mal, es gab einige Entlassungen. Melina, Ja, warte, ich werde aus der mal. Begründung oder nur weil sie auf Twitter so viel Blödsinn erzählt hat oder gab es noch einen Nee, anderen? Melina hat ja gar keinen Blödsinn auf Twitter erzählt. Das war ja eigentlich eher Miss Gail Kim, die aber gesagt hat, sie wolle gar nicht aus dem Vertrag geworfen werden und so weiter. Sie hat halt einfach nur das befolgt, was WWE gesagt hat. Ich werde gerade einmal nach dem Thread suchen, denn es wurden ja noch einige andere Leute rausgeworfen. Ich habe das jetzt aber alles nicht so. Das macht ja nichts, dafür sind wir ja jede Woche hier, damit auch Thomas mal auf den aktuellen Stand kommt. So, entlassen. Also Melina wurde entlassen. Wirklich entlassen. Ja, wahrscheinlich zusammen mit Gail Kim, denn die war ja schon bei TNA. Es sei denn, die sagt sich, nee, TNA war so schrecklich, da will ich nicht wieder hin. Gail Kim wurde nicht entlassen. Gail Kim ist im Einverständnis mit WWE aus dem Vertrag genommen worden. Man kann sich gut vorstellen, weil Melina auch gegangen ist. Und die beiden sind ja starke Freundinnen. Nee, ist wohl so. Und dementsprechend könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie dann hier halt irgendwie zusammen irgendwo hingehen. Ich weiß nicht, ob man das bei den Diven macht. Ist so die Sache. So, dann gibt es drei. Ja, das ist aber ein leicht anderes Kaliber, würde ich sagen. Ich nicht. So, dann gibt es drei weitere Entlassungen. Einmal wurde entlassen David Hart Smith. So, ebenfalls entlassen. Das weiß ich nicht, sowas wird ja nicht gesagt. Nee, es gibt ja nur diese Meldung. WWE has come to terms on the release of einfügen as of today, August. Ja, einfügen WWE wishes. Einfügen the best in all of his future endeavors. Das ist ja immer das Gleiche. Aber manchmal gibt es ja dann noch Details, weil derjenige, der entlassen worden ist, dann noch irgendwie was in irgendeiner Radiosendung oder so dazu sagt. Aber gab es dann in dem Fall nicht. Nee. So, ebenfalls entlassen. Der hatte sein letztes Match in der letzten SmackDown gegen Great Khali. Vielleicht weißt du den Namen noch so aus dem Kopf. Ja, hatte er sein letztes Match SmackDown? Nee, das wäre ja schrecklich gewesen. Eben, das kann ja nicht. Nee, hatte der nicht. Oh Gott, jetzt habe ich. Jetzt weiß ich gar nicht. Sheamus war im Opener bei SmackDown und hat gegen Great Khali gewonnen. Ja, das stimmt. Das war übrigens gar nicht so schlecht, das Match. Ich muss gerade eben nachgucken, was ich dir jetzt hier wieder für ein Mist erzählt habe, was für ein Match er denn wirklich hatte. Ach, ja, gegen Mark Henry war es das, ja. Das kann man schon mal. Das ist ja beides so ein Jobber-Match, mehr oder weniger. Nein, nein, nein, nein. Der doch nicht. So, entlassen ist Wladimir Kozlov. Nee. Nicht wirklich. Man könnte ihn noch an die Seite von Santino stellen, aber da ist man jetzt wohl auch nicht mehr so überzeugt von. Das Match mit Santino und Zack Ryder im Tag Team war ganz nett. Die passen gut zusammen. Ja, ein Name noch. The Masterpiece Chris Masters. Unser Superstars Superstar wurde entlassen. Diesmal anscheinend nicht aufgrund von irgendwelchen Drogenproblemen. Das ist auch schon mal eine Besserung. Fan, aber auch nicht wirklich überraschend. Der ist ja zum Schluss nicht mal mehr bei SmackDown aufgetaucht. Ist richtig, so, das waren die Entlassungen. Die kleine Entlassungswelle mit eher unwichtigen Namen. Und dann gab es ja wohl noch zwei Verletzungen jetzt, gestern oder vorgestern. Ich weiß nicht, ob du dir schon was drüber gelesen hast? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also bei WWE gab es wohl, bei einer Hausshow hat sich Rey Mysterio verletzt und war wieder mal am Knie, glaube ich. Ja, das klingt gar nicht cool. Dann haben sie das bei einer Hausshow gestern, aber es war offensichtlich nicht so extrem, dass sie ihn dann gleich irgendwie in ein Krankenhaus oder so überbringen mussten. Dann war das so, dass er den Abend danach, also dann gestern Abend bei der Hausshow, in irgendein Tag-Team gesteckt wurde und bei diesem Tag-Team hat dann Alberto Del Rio ihn gleich, bevor er irgendwie groß kämpfen musste, wohl niedergehauen und in diesen Armbreaker genommen und dann nach hinten geschafft, sodass er quasi zwar da war bei der Hausshow, aber nicht wirklich wresteln musste. Ja, das der macht man ja ganz gerne mal. Die Knieverletzung wohl in einem Match mit Alberto Del Rio zugezogen haben, muss man jetzt mal abwarten, wie schlimm das ist. Wenn man bedenkt, wie gute Matches er bei Raw jetzt in letzter Zeit hatte, wäre das natürlich schon... Ja, das muss man sagen. Das war eine Raw und Ray hatte zwei sehr gute Matches im Opener gegen The Miz und dann noch gegen Cena. Gegen Cena fand ich ja noch besser. Das war wirklich nicht schlecht. Ja, und dann hat sich wohl die Zweitverletzung Dolph Ziggler irgendwie, weiß ich nicht, ein Brustmuskel oder sowas gerissen, gezerrt, was auch immer verletzt. Soll aber wohl im Moment noch mit dieser Verletzung dann weiterkämpfen bei den Hausshows und dann in den Hausshows eigentlich im Wesentlichen nur so mit Haltegriffen und so das Typische, was man so von ihm so gewohnt ist, kriegt man wohl zurzeit nicht zu sehen. Da muss man jetzt mal abwarten, ob das jetzt bedeutet, dass die irgendwie operiert werden müssen oder ob die mit diesen Verletzungen weiter dann auftreten. Ja, das sind auf jeden Fall zwei schon etwas wichtigere Leute, ne? So, die Battle Royale, es sind enthalten Gelkim, Maurice, Melina, AJ, Caitlin, Natalia, Tamina, Elisha, Fox, Brie Bella, Nikki Bella, Eve Torres und Beth Phoenix, die am Ende die beiden Bellas auf den Schultern hinauswirft. Die sitzen da so beide auf der einen Seite der Schulter von Beth Phoenix, beziehungsweise dann halt so jeweils, ne, und die werden dann rausgeschmissen. Und, das Ende war immer ganz gut gefallen, das Ende. Ja. Die Battle Royale selber war natürlich aber das Ende hat mir gut gefallen. Ja, und Kelly saß das Match über am Kommentatorenpult und war nicht mal so schlecht, fand ich. Und kam dann in den Ring, um Beth zu gratulieren und Beth turnte dann Heel gegen Kelly, wie auch schon Natalia bei... Ach nee, das kommt erst noch, ne? Ups. Oder kommt das? Das kommt noch, ne? Das kam dann danach. Danach war dann bei SmackDown dasselbe mit Natalia und dieser AJ. Ja, genau, und da wurde dann von beiden einmal gesagt, jetzt ist vorbei hier mit den Püppchen und ja, das ist jetzt wohl, die beiden spielen dann jetzt wohl so in den Awesome Kong-Ersatz. Genau, und das Interessante fand ich bei dem Smackdown-Engel von Natalia, dass sie da auch noch auf Beth Phoenix sich selber bezogen hat. Mhm. Also das, was ich auch noch ganz interessant wäre, fände, wenn sich quasi Beth Phoenix und Natalia als so eine kleine Fraktion gegen alle anderen zusammentun würden. Sind natürlich jetzt unterschiedliche Roster, aber das spielt ja bei WWE im Moment keine große Rolle. Nee, das kann man ja beim Pay-Per-View bringen, da ist es ja egal, da sind ja eh alle da. Da könnten die ja mal, die könnten ja mal beim SummerSlam, da gibt's, da bereitet WWE ja gerne mal was mit den Diven vor. Irgendwie so ein komische. Genau, da könnten ja Natalia und Beth Phoenix von Otunga und McGillicuddy die Tag Team gewinnen. Nee, sowas dachte ich eigentlich nicht. Ich dachte eigentlich, die WWE, die bringt beim SummerSlam ja gerne alle Diven. Die können ja irgendwie so ein komisches Segment draußen filmen, was weiß ich, was es da gibt, dass Natalia und Beth alle Diven abfertigen. Irgendwie, weiß ich nicht wo. Oder die machen zusammen so ein Prellballspiel. Ja, sowas gibt's da. Irgendwie sowas komisches halt, ne? Irgendwas, was im Sommer passt. Irgendwie so seltsame Dinge, die einem dann... Wo war das denn? War das 2005, als sie dieses alberne Prellballspiel gemacht haben, als dieser Film? Ich glaube, weiß nicht, irgendwie mit Kopfnuss oder so. Das gab so einen Ben Stiller-Film mal, der mit dieser Sportart diesen Prellball, ich weiß den amerikanischen Namen zurzeit nicht, gespielt haben. Und da haben die ganze Zeit in so eine Turnhalle geschaltet und ein Match von den Dieben in genau dieser Sportart gezeigt. Das war schrecklich. Kann ich mich nicht dran erinnern. Also beim SummerSlam 2005 war es auf jeden Fall nicht. Dann war es ein späterer SummerSlam. Nee, das kann nicht sein. Da würde ich mich dran erinnern. Das war wohl eher ein früherer. Ich weiß wohl als also ich weiß auf jeden Fall, dass es nach 2005 muss mal gucken. Diva Dodgeball, ja, 2004 ist es. Ich sehe es hier. Diva Dodgeball, also Dodgeball heißt jetzt dieser Sport auf Englisch. Und die DVD habe ich hier auch noch. Ach, da. Das war der SummerSlam, wo Chris Benoit gegen Randy Orton der Main Event war. Und JBL gegen Undertaker. Gab es da nicht diesen Move auf der Limousine? Ja, und hier, Eddie Guerrero gegen Kurt Angle. Triple H gegen Eugene. Till Death Do Us Apart. Das ist schon furchtbar, wenn man da drauf guckt und guckt, wie viele Leute nicht mehr dabei sind. Und Booker T gegen John Cena, Best of Five Series. For the Undisputed United States Championship Match. Edge gegen Batista gegen Chris Jericho. Das klingt auch interessant. Und da gab es diese furchtbaren Diva Dodgeball-Segmente. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt angeguckt habe. Ja, wenn du dir die Show angeguckt hast, hast du es ja angeguckt. Sonst hättest du mal weiterspulen müssen. Ja, das kann vorkommen. Weil das war nicht in den Extras, sondern es war tatsächlich eingebaut in den Pay-Per-View. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber... Kannst du dir ja nochmal angucken. Nach WrestleMania 1. Ja. Solche Dinge gibt's heutzutage nicht mehr. So, mach mal weiter, dass wir mal über die Battle Royale hinauskommen. Das ist schwierig. Ich glaube, so viel haben wir noch nie um einen Diven-Match rumgesprochen, das ist schon der Wahnsinn. So, ein Tag-Team-Match. Wir haben heute nur bis 18.30 Uhr Zeit, ne? Oh, shit. Oh. Entschuldigung. Schade. R-Truth und The Miz. Spur mal zurück und lösch das mal. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist ja gar nicht erst anfangen. Schade, habe ich doch nur gesagt. Ich habe doch nur schade gesagt. Das, bisschen mehr Aufnahmezeit wäre doch sehr nett. R-Truth und The Miz besiegen Rey Mysterio und John Morrison nach R-Truths Finisher gegen John Morrison. Ja, also doch John Morrison aktiv im Ring. So, nach dem Match folgt Skullcrushing Finale von The Miz gegen John Morrison und R-Truth schlägt mit seiner Wasserflasche in Morrisons Gesicht. Mit der Plastikwasserflasche, das ist sehr brutal. Weapon, wie doch gesagt wird. Ich meine, es ist eine Waffe. Alles, womit man angreift, ist... Ich kann mir das gar nicht vorstellen, das ist wie im Krieg. Nee, aber komm, wenn man mit etwas angreift, dann ist es auch eine Waffe. Ja, das finde ich durchaus verständlich. Also jetzt so rein von der Logik her ist es durchaus... Ja, aber der ist doch albern. Also. Das mache ich 5-mal am Tag bei der Arbeit. Das ist nicht gut für den Kopf. Nee, gut interessiert mich nicht. Ist ja dann bei dem anderen. Ach so, na dann ist ja okay. Backstage führt Josh Matthews ein kurzes Gespräch mit Triple H. Es folgt ein Video zur aktuellen Story in SmackDown. Sheamus wird in der kommenden SmackDown-Ausgabe auf Mark Henry treffen. Halleluja. Stimmt aber nicht. War eine Fehlankündigung. Es kam dann in Wirklichkeit Sheamus gegen Great Khali und das SmackDown-Match wurde auf den SummerSlam umgekrempelt. Ja, so kann man seine Meinung ändern. Finde ich aber okay. Ich auch. Es ist leicht Freude vorhanden. Ich freue mich sowieso ziemlich auf SummerSlam. Das wird, glaube ich, eine ganz nette Veranstaltung. Die letzten SummerSlams, die waren ja alle recht schrecklich und die WWE versucht ja das so aufzuwerten. So zweitwichtigste Veranstaltung, WrestleMania mit all, auch so Fan-Access und gibt's da alles jetzt schon. Ich glaube, es wird gut. Wobei mir persönlich der Royal Rumble, glaube ich, immer besser gefallen wird. Einfach wegen des Royal Rumble-Matches. Ja, das ist einfach noch was anderes. Aber ja. SummerSlam dieses Jahr auch mit dem No-Holds-Bart, das könnte schon ganz interessant werden. Dolph Ziggler hat übrigens eine neue Musik, die ist jetzt so richtig rockig. Die gefällt mir gut. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich habe das dann auch im... Gar nicht aufgefallen. Den ersten Ton habe ich gehört, da ballerte mir das so richtig aus den Lautsprechern entgegen. Da habe ich schon direkt gemerkt, das ist was anderes. Und dir ist das gar nicht aufgefallen? Mir ist das nicht aufgefallen. Und irgendjemand in so einem Podcast sagt auch, es wäre dieselbe Melodie, es wäre nur anders jetzt mit den Instrumenten. Ah, ist recht laut. Viel Bass und so. Gefällt mir gut. Du hast ja sehr gerne sehr laute Musik, die auch sehr kurz war. Ja, das wusste ich vor dem Kauf gar nicht. Da hatte ich mich dann auch etwas erschrocken, aber... Diese Visions, Alben des Monats, die werden mir... Du hast mich ja gefragt, ich habe die CD übrigens nicht. Ich habe nur, nachdem du das geschickt hast, mir mal auf Amazon diese Vorschau gehört. Und da ja fast dieses Lied nur anderthalb Minuten geht, hast du mit 30 Sekunden ja schon die Hälfte des Liedes dann auch gehört. Und das war mir doch ein bisschen arg, dass im Moment, nachdem auch dieses David Comes to Life, der Album des Monats ist, die scheinen doch im Moment recht so aus diesem Hardcore-Genre recht viele Alben da zum Album des Monats. Das ist richtig. Touché Amore, Parting the Sea Between Brightness and Me. Ein an sich sehr gutes Album. Also ich finde das nicht zu laut, wenn ich hin und wieder mal so ein lautes Album höre, stört mich das nicht. Ich kann mir das jetzt allerdings auch nicht die ganzen Tage über anhören. Das, was mich an dem Album eigentlich stört, ist, dass das so hektisch ist. Ich habe das versucht mit den Texten, habe ich dann im Internet die Texte gehabt und es ist wirklich so, 1,5 Minuten hast du mit Texten und dann musst du so ganz schnell umschalten und das Internet ist jetzt ja nicht so schnell, das ist teilweise ein bisschen schwierig. Sehr, sehr, sehr Oder hektisch. waren keine Texte dabei in der CD? Doch, die sind hier so, also es gibt kein Booklet, die sind hier so auf der, so draufgeschrieben in so, naja, also man kann sie lesen, aber die sind recht klein. Man muss aber mit dem Kopf recht nah dran. Es ist das billigste CD-Verpackung, die ich glaube ich jemals in der Hand hatte. Es ist nicht schön. Das ist so in Pappe geknickt. Dann hast du das hier. Ja, dann hast du hier so in der Mitte hast du hier so eine Falte, wo du zum Beispiel auch so einen Stift reinstecken könntest. Und ja, das ist halt nur so Pappe. Und dann hast du an der anderen Seite die CD und du musst jedes Mal, wenn du die Hülle wieder zumachst, aufpassen, dass die CD nicht zu weit in die Verpackung reinrutscht, weil dann könnte das unter Umständen passieren, dass du, wenn du die mit Schwung zumachst, die CD irgendwie verbricht oder du die Verpackung zerstörst. Dementsprechend habe ich die CD auch sofort bei Amazon reingestellt. Verkauft ist sie leider noch nicht. Ja, wenn du möchtest, gerne. Möchtest du? Nein. Dolph Ziggler und Vicky Guerrero machen sich auf dem Weg. Achso, ja, ich habe mir von Explode am Wochenende von Explosions in the Sky das neue Album Take Care, Take Care, Take Care geholt. Da muss ich sagen, da ist das von der Verpackung her genau umgekehrt. Da gab es irgendwie so eine Sonderverpackung, das ist so ein aufklappbares Cover mit vielen Zeichnungen. Da ist dann noch irgendwie so ein Poster auch mit diesen Zeichnungen, also das ist speziell von einem Künstler da gemacht. Das ist so ein Haus mit Garten und so. Und da ist dann quasi eine kleine Postkarte drin und in der Post auf der Postkarte stehen dann die Titel der Stücke. Und ich bin darauf gekommen, weil das ist so Ecke and you will know us by the trail of the dead. So in diese Richtung geht das. Ist aber alles Alles gut. instrumental. Bei Gitarristen, Bassisten und Schlagzeuger. Und ich habe die gesehen bei einem Auftritt in der David Letterman Show letzte Woche. Und da ist es ganz ungewöhnlich, wenn da mal jemand auftritt, wo kein Gesang dabei ist. Und das ist aber halt, wie gesagt, Rock. Also das ist jetzt nicht irgendwie Jazz oder Klassik oder so, sondern das ist schon Rock, auch ein bisschen härter mit starker Gitarrenbetonung. Das ist sehr interessant. David Letterman hat im Moment ganz gute Musikliste. Da war neulich auch nochmal Eels zu Gast. Noch mit einem Stück aus dem jetzt, ich glaube, das war aus dem letzten Jahr, das Album, ne? Ja, End Times. Genau, das. Nee, das danach, was danach kam. Kam da noch eins nach? End Times. Dieses leicht pinke Cover. End Times war ja das, wo dieses Ja, Gesicht quasi. ich guck gerade eben hier nach bei. Ach hier, Tomorrow Morning meinst du? Ja, das war ein Genau, schönes Album. das meine ich. Das war ein schönes Album. Mit dem, also scheint er mit dem noch auf Tour zu sein. Da ist er auch mal nochmal mit einem Stück von dem Album bei David Letterman aufgetreten. Ja, David Letterman, ich empfange ja leider nicht das US-Fernsehen. Wo guckst du dir das an? Gibt's da eine Online-Mediathek? Ach so. Wobei du hast recht, wenn man nach so unbekannteren Gruppen sucht, kommen da oftmals so Auftritte von diversen US-Shows wie David Letterman und sowas. Ja, da wollte ich gerade sagen, die hat 13 Stücke. Ich dachte, ja super, und dann habe ich die eingelegt, 20 Minuten. Ich dachte, ich hätte irgendwie so eine Fehlausgabe oder irgendwie sowas. Ich habe mir mal ganz früher aus der Speed-Metal-Ecke, als es Napalm Death gab, ein Album von Napalm Death geholt. Das hatte, da war, glaube ich, die Schallplatte hatte eine Spielzeit von ungefähr 30 Minuten und da waren 40 Stücke drauf. Und da habe ich auch mal ein Interview, das war auch wirklich nur, ja, das war im Prinzip war das nur Lärm, muss man sagen. Und der Gesang war geschrien, gute Texte, aber man konnte nicht verfolgen, ob wirklich das, was auf den Texten stand, auch geschrien wurde, weil das waren nur Geschreie. Und in einem Interview hat einer von denen mal gesagt, auch bei Konzerten, dass die Pausen zwischen den Stücken fast länger sind und dass sie sich sehr genau konzentrieren müssen, damit sie alle zeitgleich auch wirklich anfangen zu spielen. Also von daher finde ich, Aber das ist ja, das ist ja, da muss ja auch schwierig sein, sich so 14 kurze Stücke irgendwie zu merken, wie die zu spielen. Das ist ja nicht einfach. Nee, also ich muss sagen, die CD hier von Touché Amore, die ist durchaus sehr gut. Die ist jetzt auch nicht so geschrien von wegen alles klingt gleich, die ist schon gut geschrien. Ist schwer zu sagen. Es ist sehr, sehr gute Texte. Die CD, die geht ja über das Tourleben dieser Gruppe. So über, ja, da werden so ein paar Geschichten erzählt und so. Sehr, sehr gute Texte, muss man sagen. Fantastische Texte schon fast. Und man kann es auch verstehen, zumindest wenn man die Texte vor Augen hat. Sehr, sehr gut. Das kann ich bei Explosions in the Sky nicht sagen. Aber das mag daran liegen, dass das instrumental ist und es da keine Texte gibt. Ja, was soll man dazu sagen? Es gibt übrigens am 2. Dezember wird es eine neue CD von Echo Fresh geben. Die habe ich mir auch direkt mal vorbestellt. Dann gibt es für die ersten 303 Leute, die das vorbestellen, gibt es da so ein exklusives Bandana, signiert von R2, von Echo Fresh dazu. Nein, aber ich dachte, das wäre eine nette Sache und da ich das Album sowieso kaufen werde, habe ich das direkt mal vorbestellt. Ich hoffe, ich bin unter den ersten 303, also ich habe das direkt, als ich das gesehen habe, direkt vorbestellt. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich meine, ja, das ist schon, das ist richtig. Also die CD, die werde ich wieder verkaufen und wenn ich wirklich so ein neues Tuch bekomme, dann warte ich da eine Zeit lang und dann wird das schön bei eBay versteigert. Ach, hör auf. Ja, diese Deluxe-Sets, die gibt es jetzt von einigen Sachen, ne? Ich habe das gesehen bei Amazon, also gibt es einige von diesen extremen Boxen für extreme Preise, ne? Wo wir gerade schon bei. Mach mal weiter, wir haben ja nur bezahlt, heute Zeit. Ja, Zeit genug, du. Wo wir gerade schon bei Musik sind, es gibt ja meine Musikseite soundsmusik.wordpress.com und meine Bücherseite bücherrezension.wordpress.com. Die haben beide einen kleinen neuen Anstrich bekommen und da wird es bald auch wieder Neues geben. Ich werde das mal im Ausgangsposting verlinken. Die haben ein kleines neues Design, das gefällt mir sehr gut. Das ist so ein. Da ist es so sehr bildlastig. Also wenn man drauf geht, sieht man direkt das Bild der aktuellen CD, des aktuellen Buches, was da kritisiert wurde und so. Das finde ich so ganz schön. Gefällt mir. Das ist gut, dann brauche ich da keine Links schicken, ne? Okay, ich werde dich dann mal. Aber meistens kriege ich es über den Weg trotzdem mit. Naja, ich werde dich dann mal Mach voll mal spammen. weiter. Machen wir So. schon bei dem Diesen-Match vorbei? Dolph Ziggler und Vicky Guerrero machen sich auf den Weg zum Ring. Vicky beginnt wie immer mit dem Wort Excuse me. Nach Zigglers Follow That ertönt die Musik von Alex Riley. Als Riley im Ring ankam, sagte er Excuse me und legte sich mit Ziggler an. Ziggler machte sich kampfbereit, verließ allerdings den Ring dann doch. So, dann kommt das neue Title-Match. David Otunga, Michael McGillicuddy, die können Santino Morella und Zack Ryder nach einem Tag-Team-Move gegen Ryder besiegen. Das war so eine Art Elbow von der Ecke im Tag-Team. Eine leicht abgeschwächte Version. Ich finde übrigens diesen Finisher von Zack Ryder, diesen Art Legdrop von weiter oben, den finde ich sehr, sehr cool. Den kann man auch gut kontern und so. Der sieht sehr gut aus. Könnte ich jetzt auch sagen, aber da wissen viele Leute wahrscheinlich nicht, was gemeint ist. Es ist halt so ein, es ist Das ist halt der so ein, Name von dem Finishing Move es ist und halt so eine Art aus dem Stand gesprungener Leg Drop, nur dass der Gegner halt nicht liegt, sondern steht. Ja, war ein schönes Tag Team Match, muss ich sagen. Santino Marella und Zack Ryder als Tag Team würde ich gerne öfter sehen. So, Backstage sehen wir CM Punk. Punk sagt, dass er Cena bei Money in the Bank besiegt hat und er jetzt der Champ sei. Justin Roberts kündigt Alberto Del Rios persönlichen Ring-Announcer Ricardo Rodriguez an und es gibt das Match zwischen Alberto Del Rio und Evan Bourne, wo Alberto Del Rio Evan Bourne via Aufgabe im Cross-Arm-Breaker besiegen kann. Und als Del Rio danach nochmal den Cross-Arm-Breaker ansetzt, kommt Kofi Kingston zu Hilfe und macht den Save. Genauso wenig wie Kofi Kingston gegen Dolph Ziggler. Ich will es nicht mehr sehen. Nee, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, das ist nur. Ich glaube, ich glaube, glaube, glaube, das ist nur so, dass man irgendwas mit Del Rio zeigt, bis der den Money in the Bank Koffer eincasht. Ich glaube, für was anderes ist das gar nicht gedacht. Nee, wenn er den Koffer eincasht, braucht er das ja auch nicht. Hast du da. Was machst du da jetzt gerade? Klingt sehr seltsam. Als Triple. Man soll ja pro Tag 3 Liter Wasser trinken und da bin ich jetzt dabei. Ich habe ja auch eine Flasche Wasser rein zur Verteidigung stehen. Als Triple H im Ring angekommen ist, erklärt er den Fans nochmal die aktuelle Situation. Es gibt zwei WWE Champions, einmal CM Punk und einmal John Cena. John Laurinaitis, ich kann jetzt den Namen auch aussprechen, kommt ebenfalls im Ring und stellt sich den Fans nochmal vor. Laurinaitis fordert von Triple H, dass John Cenas Gürtel für vakant erklärt wird. Dann ertönt die Musik von John Cena. Dieser legt sich etwas mit Laurinaitis an und ist in tiefer Stimme. Nach einer Weile kommt auch CM Punk zum Ring, der sofort von den Fans CM Punk Chants erhält. Triple H legt für den SummerSlam 2011 das Match John Cena vs. CM Punk fest. Der Sieger wird der Undisputed WWE Champion sein. Triple H meinte noch, gab noch nie zuvor zwei WWE Champions. Ist das richtig? Das gab's schon mal, aber ich glaube mit dem World Heavyweight Title, ne? Oder wie war das? Also Chris Jericho war ja der erste Undisputed Champion. WWE-Titel Okay. Nee, weil ich dachte halt, das kann doch alles nicht so richtig stimmen, aber dann mag das wohl mit dem WWE-Titel sogar stimmen. Triple H Musik ertönt und The Game verlässt den Ring. Cena und Punk strecken nacheinander abwechselnd ihren WWE-Titelgürtel in die Höhe, um zu sehen, wer mehr Reaktionen von den Fans erhält. Das wird mehrmals wiederholt und immer wieder wird die Musik des anderen eingespielt und das war Top-Unterhaltung am Ende. Das war einfach nur zum Lachen. Ja, das war eindeutig so. Das ist halt einfach so, weil viele Kinder da sind. Da kann man leider nichts gegen machen. Und es gab ja auch noch diese Online-Umfrage, wer den Titel behalten soll und wer der wahre Champion werden soll und Cena hat da 54 und Punk 46 bekommen. Ja. So, dann haben wir SmackDown. Ja, das ist die richtige. Aus der Rupp Arena in Lexington, Kentucky. SmackDown habe ich live geguckt. Ich wohl. War gut. Seamus. Live ist immer so ein bisschen was anderes, ja. Das muss man schon sagen. Da können auch schlechte Smackdowns besser werden. Wobei du bewertest Smackdown sowieso in den letzten Monaten recht schlecht. Da kann ich mich jetzt nicht so ganz anschließen. Bevor ich Smackdown gucke, sage ich mir zwar immer, das will ich ja wieder ein Spaß, aber wenn ich dann Smackdown gucke, sitze ich eigentlich immer davor und mal davon abgesehen, dass ich in der Nacht teilweise leicht müde war, da war ich schon recht gut unterhalten. So, im Opener besiegt Seamus Great Khali, der mit Jinder Mahal zum Ring kommt, via Bro Kick und das war überraschend unterhaltsam. Ja. Nee, nee, aber dafür war es gut unterhaltsam. Seamus hat da schon das Beste versucht, was er konnte. Ja, dafür war es unterhaltsam. Natalya besiegt AJ ziemlich schnell via Sharpshooter. Nach dem Match schlägt Natalya, wie schon erwähnt, auf AJ ein und danach teilt Natalya grinsend mit, dass sie auf der Seite von Beth Phoenix steht. Matt Striker interviewt Randy Orton. Die Viper glaubt, das SummerSlam-Match zu überstehen. Schließlich müsste Christian ihn via Aufgabe oder Pinfall besiegen und das hat er bislang nie geschafft. Das wird ihm auch künftig nicht gelingen. Da kommt nochmal so ein Video von Justin Gabriel, der ja aufgrund der WWE-Tour in seiner Heimat von Südafrika war. Der Justin Gabriel, der kommt sehr, sehr sympathisch rüber. Ich glaube, da muss ein sehr netter Mensch sein. Ist er jetzt eigentlich Heel oder Babyface? Der Justin Gabriel ist schon seit einiger Zeit, da er sich ja mit Heath Slater zerstritten hat, Face. Das ist schon seit einigen Wochen, wenn nicht sogar schon seit einem Monat plus so. Okay, ist mir noch nicht aufgefallen. Doch, ist mir stark aufgefallen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er mal irgendwie jetzt ein Match gegen Heel hatte. Doch, hatte er. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber hatte er auf jeden Fall, denn er wurde auch das ein oder andere Mal stark bejubelt. Naja, auf jeden Fall kommt mir sehr sympathisch rüber, der Mensch. Ist, glaube ich, ein normaler, netter Mensch. Ja, aber das weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall als Babyface besser geeignet als das Heel, einfach aufgrund der Art seiner Moves, weil die Moves sind halt sehr spektakulär, speziell dieser 450, das ist halt eher für ein Babyface geeignet. Ja. Wade Barrett setzt sich zu den Kommentatoren und Daniel Bryan kommt mit einem neuen Entrance-Theme raus, das ist auch wieder so was Instrumentales. Ist gleich dem vorigen nicht ungefähr, es geht in die gleiche Richtung. Das ist ein bisschen schwungvoller, das andere war ja sehr. Das ist jetzt nicht gut. Schrecklich. Daniel Bryan besiegt Tyson Kidd via Aufgabe im Le Bell Lock, glaube ich. Ja, gutes Match. Ja, war okay. Wade Barrett am Kommentatorenpult sehr gut. Josh Matthews interviewt Randy Orton zum WWE World Heavyweight Championship Match gegen Christian beim diesjährigen SummerSlam. Zack Ryder kommt in die Halle. Zack Ryder ist ja jetzt. Ne, das kommt erst noch, ne? Ne, das wurde, glaube ich, schon gesagt. Zack Ryder ist ja jetzt der Assistent von Theodore Long und deshalb hat er jetzt. Meint er jetzt, er könnte mitentscheiden, aber er ist letztlich ja nicht Assistent oder so Co-GM, ist wirklich nur Assistent. Ja, Jack Ryder kommt in die Halle, Ezekiel Jackson unterbricht die Promo und will erfahren, weshalb er in der letzten Woche in einem Handicap-Match antreten sollte. Ryder begründet es mit einem Versehen. Cody Rhodes und Ted DiBiase kommen heraus und Jackson teilt DiBiase mit, dass er von Rhodes nur ausgenutzt wird. DiBiase warf ein, dass Jackson sich damit wohl gut auskennen würde, schließlich war er doch The Core-Mitglied. Ryder will dann ein Match zwischen Ezekiel Jackson und Ted DiBiase ansetzen. Allerdings betritt Teddy Long die Halle und erinnert, dass Ryder als Assistent vom General Manager fungiert und nicht über die komplette Kontrolle verfügt, Matches festzulegen. Theodore Long kündigt ein Match zwischen Zack Ryder und Ezekiel Jackson an. Rhodes und DiBiase verließen nach Longs Aufforderung unverzüglich die Halle. Und dann kommt das Match. Ezekiel Jackson besiegt Zack Ryder via, ich weiß nicht, via diesen Aufgabe auf den Schultern. Ich weiß nicht genau, wie heißt der. Ja, genau. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also ja, das war. Fand ich gar nicht so schlecht. Zack Ryder hat auf jeden Fall eine Chance gehabt und ich muss auch sagen, ich glaube, der Zack Ryder, der ist doch recht gut im Ring, wenn der was zeigen darf. Ja, ich habe die Befürchtung, der wird nur so als Sitzfigur da weiter bestehen lassen. Ich glaube, der wird auch durchaus hin und wieder mal ein gutes Match zeigen dürfen. Ich hoffe, der kommt noch irgendwie auf die SummerSlam Card. Wenn man da könnte man ein gutes Match bringen. Glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, mit Zack Ryder wird man beim Pay-Per-View irgendein komisches, witziges Backstage-Segment machen. Sowas in die Richtung, was man bei WrestleMania immer gerne zeigt. Das kann ich mir eher vorstellen, ja. Das wäre auch gut. Ja. Ich glaube sowieso, das wird spaßig. Ich glaube, das gut wäre, weiß ich nicht. Also ich finde diese Backstage-Segmente meistens ziemlich furchtbar, aber... Nö, ich finde das gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es passiert. Ich finde das sehr gut, auch bei WrestleMania. Da freue ich mich jedes Mal eher drauf, was man sich da ausdenkt, wie auch immer. Und gedacht hat. Ja, ausdenkt, und ja, das ist aber eigentlich falsch, denn ich freue mich jedes Jahr, was die sich da ausgedacht haben. Ja, wenn ich jetzt auf die WrestleMania 28 hindenke, glaube ich, kann ich noch von Ausdenken reden. Wenn du auf was hingehst? Auf WrestleMania 28, glaube, dann kann ich noch von Ausdenken reden. Ich glaube, dann ist es noch nicht ausgedacht. So eine neue WWE, die war, die wir noch aus der dritten und besten NXT-Staffel jemals kennen, und zwar Exana wollte sich mit Theodore Long unterhalten. Exana ging in das Büro vom GM, sie trug ein dunkles Outfit, hatte nun schwarze Haare und flirtete mit Theodore Long. Und Theodore Long gab ihr dann seine Telefonnummer. Mal sehen, was da passiert. Hoffentlich muss sie nicht im Ring kämpfen. Nee, ich kann mich nicht mehr stark daran erinnern, aber ich meine noch in Erinnerung zu haben, dass die dritte Staffel NXT nicht gerade durch gutes In-Ring-Wrestling auffiel. Ja, und sie war ja mal ganz kurz dann auch da in dieser Storyline mit Goldust und hatte da ja auch so ein paar Matches. Das war aber gut. Also nicht die Matches, aber die Story mit Goldust war toll. Die Matches waren alle sehr furchtbar. Aber die Story mit Goldust war toll. Ja klar, das Blöde ist nur, wenn du beim Wrestling eine Storyline hast, die eigentlich beim Wrestling ja den Sinn hat, dass sie in einem Match aufgelöst wird und die Leute... Ja, aber das war NXT. Mal davon abgesehen... Mal davon abgesehen, gab es bei dieser Story zwischen Alexander und Goldust ja auch Matches, aber halt zwischen Goldust und Ted DiBiase, wenn ich mich richtig dran erinnern kann, und dann noch Maurice an der Seite. Ich glaube, so war das damals. Genau, und leider gab es auch zwischen Alexander und Maurice Matches und die waren furchtbar. Und es gab da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so genau dran erinnern. Die Matches, die immer dann furchtbar waren, wenn die Frauen im Ring waren. Was bei einer Frauenstaffel von NXT durchaus mal passieren konnte. War auf jeden Fall eine gute Staffel. Danach habe ich auch nie wieder NXT geguckt. Die Staffel war gut, aber dann habe ich nie wieder geguckt. Ich glaube, wenn die nächste NXT... Ich bin so begeistert, dass du unbedingt die nächste Staffel nicht mehr sehen wolltest. Nee, das kommt, weil die nächste Staffel wieder so 0815 Männer war. Woher weißt du das denn, wenn du die nie geguckt hast? Ja, das habe ich gelesen. Ach so. Ich glaube, wenn die nächste Staffel NXT anbricht, momentan läuft ja diese Redemption-Staffel mit alten Leuten, die gescheitert sind und nochmal scheitern werden. Ich glaube, wenn die nächste Staffel NXT anbricht, falls das passieren sollte, dann werde ich mir die, glaube ich, mal wieder angucken. Vince McMahon möchte ja die Zahl der Stunden der WWE im Fernsehen wieder erhöhen. Ja, das möchte er ja alle paar Wochen wieder und jedes Jahr und alle paar Wochen sagt die Internet-Community dann wieder, nein, bitte nicht. Und dann wird das irgendwie verworfen, dann hört man da wieder nichts von und irgendwie einen Monat später wird dann die gleiche Idee nochmal veröffentlicht. Ja, in dem Fall hat Vince McMahon das gesagt, als die Finanzanalysten da ihren Conference Call zu der finanziellen Situation vom WWE hatten. Und da hat er gesagt, er hat mit USA Network ist es so, dass sie montags wohl 3 Stunden bekommen sollen, dass es aber keine nächste Staffel von Tough Enough geben soll, dass aber trotzdem die dritte Stunde nicht einfach dann nur eine weitere Stunde Raw ist, sondern irgendwie... Da kann man ja sowas wie bei TNA bringen, so eine tolle Pre-Show. Wo zwar WWE-Segmente vorkommen, aber wo eine Stunde lang kein Wrestling vorkommt, was ich ziemlich albern finde. Was cool wäre, wenn die so ein bisschen mit der Kamera so das Backstage-Geschehen begleiten und da so ein bisschen was... Ja, jeden Montag eine Stunde lang, das muss ich mir nicht angucken. und zwischendurch Vintage-Collection-mäßig alte Matches. Ich fand das übrigens ganz toll, als bei Impact nochmal das... Impact können wir heute auch nicht mehr besprechen, habe ich das wieder umsonst geguckt. Als bei Impact nochmal das komplette Empty Arena Match zwischen Kurt Angle und Sting gezeigt wurde. Das fand ich ganz toll, weil ich das, glaube ich, auch nicht gesehen hatte damals. Das fand ich gut. Hat mir gefallen. Überhaupt, bei Impact, ich hatte bei Impact ganze Zeit das Gefühl, da wird kein einziges Match aufgebaut, außer Kurt Angle und Sting. Ansonsten gab es da Matches und nichts ist passiert. Bound for Glory Series und das war's. Ja, das ist also auf dem Pay-Per-View freue ich mich auch nicht. Also der sieht ja von der Karte auch ziemlich schlecht aus. Ich wollte noch ganz kurz sagen, bei diesem Financial Caller von Vince McMahon, da hat er dann noch zusätzlich gesagt, er will auch wieder das versuchen für Superstars im Fernsehen Sendeplatz zu bekommen. Ja, das kann man da doch vorschieben, Mensch. Und auch für NXT. Deshalb fiel mir das gerade überhaupt alles ein, weil du gerade über NXT gesprochen hast. Stimmt, NXT hat auch keinen Fernsehplatz mehr. Warum will man denn dann noch was produzieren? Dann kann man ja viel besser irgendwie NXT da vorschieben. Dann gucken das auch mal ein paar Leute. Ja, er will... Das wäre sogar von der Idee gar nicht so schlecht, wenn man NXT da vorschieben würde. Da gibt es ja auch immer diese tollen Wettbewerbe. Da wird ja gar nicht so viel Wrestling sein. Das ginge ja. Nee, NXT will die USA Network nicht haben. Ja gut, verständlich. NXT hat sich ja dadurch hervorgetan, dass da auf dem Network, wo das lief, dass da die Einschaltquoten so schlecht waren. Das will die USA Network natürlich nicht haben. Superstars wollen sie wahrscheinlich auch nicht haben, ne? Tough Enough will ja USA Network nicht mehr haben, weil die Einschaltquoten da auch zu schlecht waren. Ja, das verstehe ich echt nicht. Ich glaube, das kriegt man auch gar nicht besser hin. Wenn selbst Tough Enough das nicht schafft, was sollen sie da dann jetzt machen, dass da gute Einschaltquoten kommen? Das kriegen sie gar nicht hin. Ich glaube auch nicht, dass das funktionieren wird. Die sollen da mal irgendwie, ja, ich weiß nicht, NXT oder Superstars vorpacken. NXT wäre mir eigentlich ganz gut gelegen, dann würde ich das auch mal wieder gucken. Ja, und dann hat Vince McMahon noch was Interessantes zum Filmgeschäft gesagt. Ja, that's what I am. Irgendwie so. obwohl er sehr gute Kritiken bekommen hat und obwohl er sogar irgendwelche Preise gewonnen hat, dass sie da 3 Millionen Dollar Verlust bei dem Film gemacht hätten, weil die Leute, die WWE kennen, die DVDs offensichtlich nicht gekauft haben und dass WWE deshalb jetzt solche Filme mit einer sinnhaften Aussage nicht mehr produzieren werden, Ja. weil vom WWE gibt es jetzt keine guten Filme mehr, sondern nur noch diesen 0815 Action-Kram, den man sonst gesehen hat. Ach Was so, auch es, schade ist, ich weil dachte, das war es ein gibt gar richtig guter keine Film. WWE-Filme mehr. Nee, ich fand den Film auch sehr gut. Ich glaube, das Problem war wirklich, wahrscheinlich, ich habe die Hülle nie in der Hand gehabt, aber wahrscheinlich wurde das irgendwie so gemacht, dass vorne WWE-Studios draufsteht oder so. Ja, es waren gute Schauspieler dabei, die haben wahrscheinlich auch was gekostet und ja, es ist wirklich das Problem dieses WWE-Studios. Da verspricht sich keiner was von. Ich glaube, wenn das ein vernünftiger Film von normaler Filmgesellschaft gewesen wäre, dann wäre der auch gut gewesen, so vom Verkauf her. Ja, es gab ja auch mal diesen Kane-Film, Sino Evil, Evil. Ja, hab ich ja schon. Die fand ich ganz gut. Die sollten nochmal so eine Fortsetzung machen, wo irgendwie Kane, da können sie auch Low Budget machen, wo Kane irgendwie, irgendwie so ein paar Teenager, die in so einem Wald campen und dann wird Kane da begleitet und dann, nee, sowas wie Sino Evil können sie wahrscheinlich nicht nochmal machen. Wir haben ja jetzt Peachy, wo die alle jetzt ja hackt werden. Irgendwie sowas. Ich will das nicht sehen, aber wenn du das haben willst, kannst du ja gerne einen Vorschlag an WWE schicken und Ja, ich würde das gerne haben, aber ich glaube, sowas macht man in der PG-Era nicht mehr. Ich glaube, das wäre zu extrem. So, wir sollten mal weitermachen. Wir haben leicht Zeitdruck. mal weiter, wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit. Das ist gut. Mark Henry besiegt Wladimir Kozlov via World Strong Slam. Das war Jobber-Match. Nach dem Match, Mark Henry legte Kozlovs Fuß zwischen einen Stuhl. Danach springt Henry auf den Stuhl. Also von der Ecke wieder, Sheamus eilt mit einem Stuhl zum Ring und verjagt Mark Henry dadurch. Dann wurde Kozlov auf einer Trage aus der Halle gebracht, das habe ich gar nicht mehr gesehen. Aus lauter Verärgerung warf Henry einen Teil vom Kommentatorentisch in den Ring. Oh, das habe ich gar nicht mehr gesehen, das war wohl dann irgendwie in der Werbepause. Backstage. Laut Sheamus steht das irische Glück auf seiner Seite. Henry hat viele andere Karrieren und Träume zerstört, doch das wird ihm nicht widerfahren, habe ich auch nicht gesehen. Ja? Naja, vielleicht. Six-Man Tag Team Match, David Otunga, Michael Megalicati und JTG, ja, den gibt's auch noch, besiegen Trent Barretta und die Usos. Die kommen wieder via komischen Entrance. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist schon alles ein bisschen komisch. Das ist so zwischen total lächerlich und ganz so in Ordnung. Ja, das mag von mir aus sein. So, Sieg via Backbreaker und Elbow Drop Kombination von Otunga, Megalicati und JTG. Johnny Curtis gibt wieder eine Promo und meinte, er ist ja noch immer nicht debütiert bei SmackDown. Ich glaube, das wurde auch mal angekündigt vor Wochen. Und hat da dann so eine Tafel stehen, wo das dann mal draufsteht, dass er nächste Woche da sein wird. Da gab es dann auch noch irgendwie so ein Sprichwort wieder, was mir jetzt aber entfallen ist. Weil ich hier jetzt ein. Christian wurde über sein SummerSlam-Match gegen Randy Orton interviewt. Christian beklagte sich, da Orton, Long und die Referees und sich nun auch Triple H gegen ihn stellte. Plötzlich kommt R-Truth vorbei und meint, dass es sich hierbei auch um eine Verschwörung handeln könnte. Christian stimmt R-Truth zu, die sind ja auch ein super Team. Und bei SummerSlam sehen wir dann ja das No-Holds-Barred-Match zwischen Christian und Randy Orton. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Match. Ich freue mich Naja, drauf. die Christian und Randy Orton Matches sind ja sowieso immer ziemlich gut. Ja, und dann auch noch No-Holds-Barred. Endlich wieder die Zeit, wobei SummerSlam vernünftige Matches angesetzt werden. Cena gegen CM Punk, Undisputed Championship, No-Holds-Barred, Randy Orton gegen CM Punk. Das sind so Matches, wenn ich jetzt die 2004er gerade in der Hand hatte und darauf geguckt habe, das ist so ähnlich. Jetzt, wenn ich hier dieses Jahr auf die Card gucke, da denke ich auch, ach, da könntest du in 5 Jahren sagen, das gucke ich mir gerne nochmal Aber man wird es sehen, ich befürchte eher nicht. an. Ich befürchte Ja, ich weiß nicht. Wir haben die letzten Jahre haben wir schon viel befürchtet, ne? Ich hoffe Genau, schon. und das meiste ist auch eingetreten. Ja. Nee, ich glaube, dieses Jahr wird wirklich gut. Habe ich Gefühl, ja. Wobei ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was noch so Ich passiert. hab ein bisschen Befürchtung, dass das Ende von Cena und CM Punk uns extrem enttäuschen wird. Weil das wieder so typisch John Cena feiert und gewinnt und das war's schon wieder mit der Storyline sein wird. Ja, das wird's wahrscheinlich. Das ist leider so wohl richtig. Aber ich weiß auch gar nicht, was sonst noch auf der Ich kann SummerSlam-Card mir auch stehen. ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man nochmal an die hohe Qualität von dem Money in the Bank Main Event rankommt. Da bin ich mir nicht ganz Und, sicher. aber gut, vielleicht wird es, also selbst wenn es nicht ganz so gut wird, aber in einer ähnlichen Kategorie ist es immer noch Ich sehr gut. glaube, es wird wieder recht gut. Aber ganz ehrlich, also es gibt jetzt CM Punk gegen John Cena, es gibt Orton gegen Christian, es gibt das Divas-Match zwischen, ich habe keine Ahnung wem, und es gibt Sheamus gegen Mark Henry, wenn das so richtig ist, ja. Was gibt's denn noch? Das sind ja jetzt 4 Matches, das reicht ja nicht. Nö, nix, Ich ne? glaube, das war's, was bis Ja. jetzt von Und der Karte. da sind ja noch zig Leute, die noch kein Match haben. Also wie gesagt, Alberto de Rio hat noch nichts. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass er vielleicht ein Match kriegt, Na, damit der er. Rio ist nicht so dramatisch, weil er wird den Koffer eincashen. Da kann man Was? recht sicher von ausgehen. Aber ich Ja, meine jetzt so. aber häufig machen sie das dann, um sozusagen, dass er dann im Opener ist, damit die Leute denken, dann wird er ja seinen Koffer nicht eincashen. Oder um ihn daran zu, um die Leute daran zu erinnern, der hat ja den Koffer und ihn dann nochmal zu zeigen. Ja, das ist richtig, Aber aber der wird auf jeden Fall da sein. Ich meine jetzt so ganz, ganz viele Leute, die einfach noch gar kein Match haben und wo ich jetzt auch gar keine Ahnung habe, was da passieren könnte. zwischen R-Truth und R-Truth irgendjemand gegen Shawn Morrison mit könnte man John machen, Morrison aber das will und man wahrscheinlich nicht. Ein Tag Team Match will ich nicht sehen. So, wir sehen im SmackDown Main Event. Christian und R-Truth besiegen Randy Orton und John Morrison via Killswitch von Christian gegen Randy Orton. War ein nettes Match. So, mir geht mein Papier aus. Wo schreibe ich denn jetzt mal drauf? Jetzt den Hardcore-Justice-Tipp, ne? Ja, genau. Wenn wir Papier haben. Sobald wir Papier haben. So, ich habe Papier gefunden. Können wir machen. Oh ne, doch nicht. Na, können wir nehmen. So. So, als ich die TNA Hardcore Justice Card vor der Impact, die ich heute geguckt habe, einmal durchgelesen habe, dachte ich, okay, hast du keine Ahnung von den Matches, wird sich nach der Impact ändern? Naja, viel. Nicht wirklich so, aber als ich mir die Card da nochmal durchgelesen habe, beziehungsweise schon davor, dachte ich, das liest sich wie eine x-beliebige House-Show-Card. Und vor allem, der Pay-Per-View, der heißt ja nicht Hard Justice, was ja normal wäre eigentlich, der ist ja jetzt wieder Hardcore Justice betitelt worden und ich habe da kein einziges Match, wo irgendwie nur Disqualification ist oder so. Das sind alles ganz normale Single- oder Tag-Team-Matches. Ja gut, es gibt 5 Titel-Matches, das ist schon eine ganze Menge. Es gibt 2 Knockout-Matches. Und es gibt fast kein Match, was mich interessiert. Und es gibt auch kein wirkliches nach Hardcore-Regeln. Ne? Also ich Nee, hätte eben, jetzt auch es gedacht, ist da gibt nichts es mit so No Disqualification, gar Steel nichts. Cage und No-Holds Barred und lauter solche Sachen. Ja, man hätte ja mindestens das Match zwischen Fortune und Immortal hätte man ja irgendwie so machen können, weil da ist ja auch Abyss drin und der ist ja auch auf dem Poster, blutübertränkt, so in die Richtung. Aber nix, gar nichts. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Vor allem bei TNA, die machen ja gerne solche Sachen. Ja, da gehe ich auch aus, von aus. Aber bestimmt. So, Bound for Glory Series Match. D'Angelo De Niro gegen Devon. Da wusste ich gar nicht, dass das passieren wird, aber das passt gut, denn. Ja, ich habe die Card vor mir. Ja, da gab es ja ein Match zwischen von den beiden. Also jeweils gegen jemand anderen und das wurde dementsprechend ja durchaus auch aufgebaut, dass De Niro jetzt ganz gerne mit der Familie, mit den Brüdern und der Schwester, vor allem der Schwester von Devon rumhängt und Devon das nicht so toll findet. Dementsprechend gab es da schon ein paar Match-Dinge und so. Der eine hat den anderen abgelenkt, der wollte da nicht eingreifen und so weiter und so fort. Als wenn er sein bester Freund war und Devon sagt, ne, du bist Ich tippe, dass die Angelo De Niro gewinnt. Ich tippe darauf, dass Devon gewinnt. Und dann am Ende versucht der Pope Devon zu seinem Sieg zu gratulieren und dann geht der Streit weiter. So, so langweilig dieser Pay-Per-View ist, auch ist, wir versuchen das zumindest mit unserem Tippspiel so ein bisschen Spannung aufzubauen, möglichst viel unterschiedlich und so. Bound for Glory Series Match Nummer 2. Rob Van Dam vs. Crimson. Die hatten ja ein Tag-Team-Match, allerdings im gleichen Team und am Ende wurde dann gesagt, hier, Sonntag werde ich gewinnen und so ein Tralala. Ja, ist richtig, das werden sie nicht unterbrechen. Vor allem jetzt noch nicht. Bis Bound for Glory ist ja, noch ein bisschen. Ja, werden sie es unterbrechen, aber jetzt noch nicht. Ja, ich denke, unterbrechen werden sie es durchaus noch vielleicht. Ja, also spätestens in 10 Jahren werden sie es noch unterbrechen. Nee, bis Bound for Glory ist ja noch ein bisschen. Ist Bound for Glory schon der nächste Pay-Per-View? Oktober? Nee, im September kommt bestimmt noch was. Bound for Glory, ja, da müsste noch was dazwischen kommen. Ja, wir gucken nachher mal. Vielleicht oder so? Oh, ja, das könnte sogar sein. Das war in den letzten Jahren ein recht schrecklicher Pay-Per-View. Running Point. Es gibt ja immer so viel überflüssige Pay-Per-Views von TNA. Ja, wir gucken nachher mal. Six-Man Tag Team Match. Fortune, das sind AJ Styles, Christopher Daniels und Kazarian, treffen auf Immortal, das sind Abyss, Gunner und Scott Steiner und ich tippe auf. Ich tippe auf Immortal, damit das alles noch ein bisschen weitergeführt wird, damit Immortal auch in den nächsten... Ne, warte mal. Ja. Oder? Ja, ich tippe auf Immortal, damit Immortal auch in den nächsten Impact-Sendungen immer wieder am Anfang im Ring stehen kann. Denn das passiert ja jedes Mal. Also, das ist ja immer das Gleiche. Immer Bully Ray mit dem Mikro in der Hand und die anderen drumherum. Es ist immer so. Ja, ich würde auch an der Stelle auf Immortal tippen. Okay. So. Immortal. So, dann haben wir das nächste Match. Das ist das erste von zwei Knockout-Matches an diesem Abend. Und das ist das erste Tag-Team-Match an diesem das erste Titel-Match an diesem Abend. Und jetzt kommen nur noch Titel-Matches. TNA Knockouts Tag-Team Championship-Match. Miss Tess Marker und Terra gegen Rosita und Sarita. Muss ich tippen? Ja, musst du ja, ne? Ja. Ich tippe mal drauf, ehrlich gesagt, das ist auch sowas von unwichtig. Oh ja. Oh ja, Miss Tess Marker und Terra sind übrigens die Tag Team Champions, ne? Ja, ja. Ich tippe mal darauf, dass die gewinnen und ihre Titel behalten. Okay. Zu geraten, ich habe keine Ahnung. Also, ehrlich gesagt, interessiert mich das auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendeine existierende Storyline gibt zu dem Match. Nee, ich glaube, die kommen immer. Ja, es gab da ein Match bei Impact, da kann ich mich noch erinnern. Die kommen immer mit America's Most Wanted. Nee, das war jetzt falsch. Mit LAX. Keine Ahnung, mit wem die mal reinkommen. Mit irgendjemandem. Genau. Deshalb tippe ich auch auf Rosita und Sarita. Ich glaube, die Titel, die kommen unter die Mexikaner. Das könnte ich mir recht gut vorstellen. Ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, ich habe ja schon getippt. Ja. TNA Knockouts Championship Match Nummer 2. Mickie James, aktuelle Championess, trifft auf Winter. Ich darf anfangen und ich tippe auf Mickie James, das hoffe ich auch. Ich weiß nicht, ob Winter wirklich was im Ring taugt. Ja, ich finde. Und Mickie James ist ja sowieso ganz gut. Die ist ja Katie Burchill, die ist im Ring schon nicht schlecht. Wenn man das zeigen darf. Ja, also Mickie James ist auf jeden Fall ganz gut, also die darf den Titel ruhig behalten, da habe ich nichts gegen. Ich tippe auch mal auf Mickie James, ich glaube auch, dass sie den Titel noch behält. So, dann war's das mit den Knockouts. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Fehde zwischen Mickie James und Gail Kim eventuell entstehen wird. Das wäre gar nicht schlecht. TNA X-Division Championship, Three-Ray Dance. Brian Kendrick, aktueller Champion, trifft auf Austin Aries und Alex Shelley. Alex Shelley hatte ein Match gegen Austin Aries in der aktuellen Sendung, das war ganz gut. Und am Ende kam dann noch Brian Kendrick rein. Und diese drei werden in einem Three-Ray aufeinandertreffen. Und ich glaube, ich darf gar nicht anfangen, ne? Du darfst anfangen. Ja, ich glaube, ich muss anfangen. Ja, dann mach mal. Kendrick. Ich habe keine Ahnung. Mir persönlich gefällt Kendrick als Champion nicht. Ich würde mir wünschen, dass Austin Aries, weil er im Moment so die besten Matches zeigt in der X-Division, dass er den Titel auch bekommt. Deshalb tippe ich einfach mal, so wie ich mir das wünsche, auf Austin Aries. Und ich glaube, dass das das beste Match des Abends wird. Das glaube ich nicht, das beste Match des Abends wird, denke ich mal, Sticking Kurt Angle. So, es wird übrigens angekündigt bei Impact, falls du das nicht gehört haben solltest. In der nächsten Impact werden drei neue X-Division Stars ihr Debüt feiern. Vielleicht sind es ja drei Stars, die wir auch schon in einem Four-Way-Match gesehen haben bei Destination X. Also Jack Evans hat ja abgesagt. Oh. Weil der kann in Mexiko mehr Geld verdienen als bei TNA, weil TNA bezahlt ja sehr, sehr schlecht. ja, ist einfach so, ne? Und der hat ein Angebot bekommen und der hat aber gesagt, in Mexiko bei der AAA verdiene ich mehr, deshalb bleibe ich da. Die geben mehr Geld als TNA. Den Namen kann ich mir nicht merken, irgendwie was mit Shimo, irgendwas. Was für ein Ding? Wovon redest du jetzt? Ja, das war, ich zähle gerade die auf, die in dem Four-Way waren bei Destination X. Ne, nix als Shibu. Shimo. Sima Ion. Genau, das meinte ich nicht. Shibuma, was war? Sima Ion. Da war ein H mehr drin. Bei dir waren irgendwie ganz andere Buchstaben drin, ganz andere Wortbildung. Sima Ion und Kaval als Loki und Da ist ein zusätzliches H drin. Das klingt was nach ganz anderem. Sima Ion, Loki und wer war noch dabei? Ja, Jack Evans, der ist dann aber ja raus aus der Runde. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Loki da irgendwie antanzeln wird. Passieren kann das. Sima Ion könnte ich mir sogar noch vorstellen. Wenn er im Moment keinen anderen Job hat. Ja. Vielleicht sagt er sich ja mal, ach, ja, 4-5 Monate kriege ich das vielleicht mal hin. Naja. So, ich habe ja auf Austin Aries getippt. Auf wen tippst du denn jetzt? Kendrick finde ich, ich finde Kendrick sehr gut, aber der perfekte Champion ist er nicht, weil er halt so unwirklich wirkt, so. Ich weiß nicht. Kleinkindlich. Ich weiß nicht. Nicht so der richtige Champion. Alex Shelley glaube ich nicht. Ich tippe auch auf Austin Aries. So, dann kommen die wichtigeren Titel. Dann das TNA World Tag Team Championship Match. Beer Money, Bobby Roode und James Storm. Ich glaube James Storm war es. Der war bei Impact ein bisschen verletzt und der wurde dann im Street Fight gegen wen? Weiß ich nicht mehr. Hernandez, glaube ich, ne? Oder? Ja, genau, Hernandez. Im Street Fight gegen Hernandez wurde er dann von Bobby Roode ersetzt, von Robert Roode. Und das war auch ein ganz guter Street Fight, muss man sagen. Der war auch nicht extremst mit Waffen, der war ganz okay. Es gab allerdings einige Schläge direkt zum Kopf mit Mülltonnen. Ja. Match war aber gut. Ich darf anfangen, Tim. Beer Money gegen Mexican America, Hernandez und Anarchia. Ich tippe auf Beer Money. Ich glaube, also die sind sehr, sehr gut Tag Team Champions. Ja, wobei ich habe auch auf die Frauen getippt, ne? Das wäre natürlich mehr machen, wenn die Mexikaner dann alle beiden. Ja, deshalb habe ich das ja eigentlich getippt. Ich habe hier wieder nicht drüber nachgedacht. Ja, ich tippe auf Mexican America und dann haben die alle die TL. Die beiden Tag Team TL halt. Einmal in der Knockouts und einmal in der Men's Division. Okay, Tippspiel wird sehr interessant, also wir haben sehr einige Unterschiede, ist sehr, sehr gut. Ja, ich tipp bei denen, wo ich nicht ganz eindeutig der Meinung bin, immer grundsätzlich jetzt nur das andere, was du tippst, weil für mich ist das jetzt sowieso ein bisschen Raten, wie ordentlich bei TNA. Ja, für mich auch. Ich habe einige Zeit TNA verfolgt ja jetzt auch, aber trotzdem ist es immer noch ziemlich viel Raten. TNA World Heavyweight Championship Match. Sting gegen Kurt Angle. Sting ist aktueller Champion. Das Match wurde als einziges wirklich aufgebaut. In Impact. Und da gab es ja Contract Signing. Das war lächerlich. Contract Signing ist der letzte Mist. Das brauche ich kein Mensch. So, da darfst du wieder anfangen. Das finde ich gut. Was? Das letzte Promo von Sting, wo er dann diesen albernen Joker-Charakter nicht mehr gespielt hat, das war sehr gut. Ja, das war aber halt außerhalb des Charakters. Das passte dann auch nicht mehr so ganz in die Storyline. Das finde ich gar nicht mal. Ich würde darauf tippen, tatsächlich, dass Kurt Angle den Titel wieder gewinnt. Ich tippe, dass dann Kurt Angle den Titel gewinnt. Ich glaube auch, dass das Ding mittlerweile körperlich so weit angeschlagen wird. Ich befürchte fast, dass das Match nicht so gut wird, wie normalerweise die Matches von Kurt Angle werden. Ich vermute auch, dass das Ding Schwierigkeiten haben wird, mit der Geschwindigkeit von Kurt Angle mitzuhalten. Ich glaube nicht, dass das Match so gut wird, wie ich mir das wünschen würde. Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke auch, Kurt Angle gewinnt den Titel. Ich denke auch, dass von Sting die Zeit so langsam vorbei ist. Ich denke aber, dass das Match trotzdem sehr, sehr gut wird. Nur dass hin und wieder mal so ein paar Pausen sind, dass beide mal irgendwie nach einem großartigen Move längere Zeit am Boden liegen oder irgendwie sowas. Zum Beispiel ein Engelslam von der Ringecke und dann liegen beide eine Zeit lang am Ringboden, solche Sachen halt, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber ich denke, wird sehr gut. Also wir haben 2, 4, 6, 8 Matches auf der Karte, das sind wieder viel zu viele. Das kennen wir von TNA, das ist nichts Neues. Aber Hulk Hogan kämpft ja gar nicht. Ne, war ein Glück. Die beiden Knockouts-Kämpfe wären kurz, dementsprechend würde das sogar noch passen. Es gibt ein paar Matches, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, einige gehen schnell. Die beiden Bound for Glory Series Matches kann man relativ schnell abhandeln. Immortal und gegen Fortune dauert ein bisschen länger. Der Main Event braucht ein bisschen Zeit, das Tag Team Match kriegt hoffentlich auch ein bisschen Zeit. Naja, ich weiß nicht, jetzt nachdem ich es getippt habe, ist aufgrund unseres Tippspiels leicht Freude am Gucken aufgekommen. Ich werde auch hier wieder versuchen, live zu gucken und Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob ich mir den Pay-Per-View überhaupt angucke. ja, mach das mal ruhig. Ich werde, darf ich dir den Vorschlag? Es fehlt noch ein Match bei den Tipps. Ehrlich? Es gibt doch noch das Match zwischen Mr. Anderson und Bubba Ray. Das Ist ist das noch in so? der letzten Impact noch schon kurz festgelegt worden. Das stimmt allerdings. Das habe ich hier auf meiner Karte gar nicht drauf gehabt. Was war Mit das, dem Match Miss? sind das dann 9 Matches? Das Ja, kann ja wohl nicht sein, oder? das sind viel zu viele. Eieieiei. Wobei, das Gute ist, jetzt muss man auch wieder positiv sehen, wenn die Matches alle kurz gehen, dann gibt es weniger Chancen für jedes Match, dass es langweilig wird. Dann kann jedes Match schnelle Action und gut ist. So, Mr. Anderson gegen Bully Ray. Da tippe ich auf Mr. Anderson, weil Bully Ray sehr, sehr stark immer dargestellt wird und man will ja auch nicht Mr. Anderson total zerstören. Ne? Hoffe ich auf jeden Fall nicht. Ich meine, bei TNA weiß man nie so genau, aber ich hoffe. Könnte ich mir auch vorstellen, so als riesigen Bully, das passt ja gut. Würde natürlich Bully Ray gegen Kurt Angle besser passen. Ja, fände ich auch ganz gut. Ja, Anderson gegen Angle hat man ja schon oft genug. So, darf ich dir den Vorschlag vorbringen, dass ich dir, wenn ich den Pay-Per-View fertig geguckt habe, eine Meinung schreibe, natürlich spoilerfrei, und du dann entscheiden kannst, was du gucken möchtest. Ich kann dir da ja einmal einen Rat geben, ob das sich lohnt. Ja, kannst du machen, aber ich werde mir wahrscheinlich sowieso, falls ich gucke, bevor ich gucke, den Wrestling Observer Podcast anhören. Okay. Sonst mache ich das, oder bei solchen TNA-Veranstaltungen mache ich das häufig, dass ich mir den Wrestling Observer Podcast anhöre und dann entscheide, aufgrund dessen, wie das da besprochen worden ist, ob ich es dann noch angucke. Dann bin ich natürlich sowieso schon gespoilert, ist klar, dann kenne ich die Ergebnisse schon. Okay, ich werde dir direkt, wenn ich fertig geguckt habe, mal eine Mail schicken mit meiner Meinung, ob du das Aber gucken sollst oder nicht. schreib's aber mal trotzdem spoilerfrei. Ja, gerne. Mit Daumen nach unten in der Mitte oder leicht nach oben oder ganz nach oben, irgendwie sowas. Ja, ich schreibe dir meine spoilerfreie Meinung. Genau, und dann vielleicht gucke ich dann noch ohne Spoilerfeuer zu hören oder halt nicht, weiß ich noch nicht. So, das war die heutige Sendung. Ich erinnere nochmal den Gewinner des Tippspiels, sich bitte per Mail an mich zu melden. Meine Mailadresse, die ist in der Kontaktseite des Blogs. Oben ist so ein Menüpunkt mit Kontakt, da ist meine Mailadresse, da kann man mal drauf gehen. Ja, dann wird das bitte gemacht und ich brauche dann natürlich auch die Adresse desjenigen, der gewonnen hat. Eine billig abfotografierte Kopie mit meinem Zeugnis mit entsprechenden Sperrzungen. Ein Autogramm, ja, gerne auch mit persönlicher Widmung oder so einem Scheiß. Mit so einem netten Zeug und ein Spiel. Ich weiß Oh ja, gerade, richtig. ich Da hast du ja weiß gesagt, ein Spiel, was es. heute schon gar nicht mehr auf normalen PCs funktioniert und was du nicht mehr brauchst. Also, Doch, das läuft auf allen PCs. Wenn du keine Nachricht per E-Mail bekommst, dann weißt du schon, dass derjenige den Müll nicht haben wollte. Das kann nicht passieren. Nee, das Spiel ist sogar recht gut. Das braucht auch also das ist gar nicht so ohne Anforderung. Also an PC, das ist durchaus okay. So, das war das. Haben wir alles Moment, da gemacht? kommen wir haben schon 5 Minuten überzogen. Ja, ich hatte ja nicht noch so ein Zettel vorbereitet mit Sachen, die ich sagen wollte, aber das verschieben wir mal alles auf die nächste Woche. SmackDown. Mit SmackDown werden wir das gleiche machen wie mit Raw diese Woche. Wir werden mal SmackDown die letzten Wochen, nächste Woche für den SummerSlam alles nachholen. Nächste Woche sollten wir etwas früher anfangen, damit wir mehr Zeit haben. So, das war Drocky Drama 146. Thomas hat die letzten Worte dieser Sendung. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis nächste Woche.